Kundgabe 4857. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.03.1950. Auftrag zum Wirken. Letzte Mahnungen vor dem Ende. Jede Stunde müsstet ihr bereit sein zum Wirken für mich, so euch der Auftrag dazu wird, den ihr im Herzen empfindet, als von mir gegeben. Und ihr werdet es mit aller Deutlichkeit empfinden, was ihr tun sollet, und keinen inneren Widerstand leisten. Es wird euch selbst von innen drängen, das zu tun, was mein Wille ist. Euch erscheint zwar alles selbstverständlich und von selbst an euch herantretend. Doch immer bin ich es, der euch führt und auch in euch das Empfinden legt für euer Denken und Handeln, so wie ihr nur bereit seid, mir zu dienen, also euren Willen dem meinen unterstellt. Die Zeit treibt gewaltig schnell vorwärts, doch eine Änderung des Willens bringt sie nicht mehr zu Wege. Die Menschheit hält ihr Gesicht von mir ab und der Materie zugewandt. Sie entfernt sich stets mehr und mehr von mir. Sie wird von der Gegenkraft erfasst. Und wenige nur sind noch aufzuhalten am Wege, der nach unten führt. Wenige nur hören auf die Stimme der Warner in der Wüste ihres Lebens. Denn ich lasse die Menschen nicht ungewarnt so kurz vor dem Ende. Ich sende ihnen sehr oft Warner und Mahner entgegen, die hinweisen auf das nahe Ende und sie beschwören, abzulassen von der Jagd nach irdischen Gütern, die ihren Blick nach oben zu lenken suchen und ihnen das Gericht ankündigen. Doch wer höret sie an? Wer glaubt noch an einen Gott, vor dem sie sich verantworten müssen? Wer weiß noch um den eigentlichen Zweck des Erdenlebens? Und wer glaubt noch an ein Leben nach dem Tode? Ihr Gott ist der Mammon. Ihr Lebenszweck ist materieller Besitz. Und an ihren Tod denken sie wie an ein gefürchtetes, unvermeidliches Ende jeglichen Seins. Und so sie meine Bote nicht anhören, kann ihnen auch nicht der Leerlauf ihres Lebens und ihr völlig verkehrter Wille vorgestellt werden. Und es ist eine Wandlung des Denkens unmöglich. Doch ein anderes Mittel als die Verkündigung meines Evangeliums gibt es für sie nur noch in Form von übergroßer Not. Eine Not, die ihnen aber durch meine Boten zuvor angekündigt wird, auf dass sie glauben lernen, so sie willig sind. Und dazu benötige ich euch, meine Diener auf Erden, jetzt schon und ganz besonders in der kommenden Zeit, weil der großen Not bald das Ende folgt, weil ihr den Menschen sagen sollet, dass sie das letzte Gericht zu erwarten haben, auch wenn sie nicht glauben. Immer und immer wieder sollen sie es hören, bis sie die Zeichen der Zeit beachten und ein nahes Ende in Erwägung ziehen, wenngleich sie nicht davon überzeugt sind. Es ist dies eure Aufgabe, für die ich euch gedungen habe, dass ihr redet, wo euch Gelegenheit geboten wird, dass ihr euer Wissen den Mitmenschen zuführet, dass ihr, die ihr von meinem Heilsplan Kenntnis habt, versuchet, den Mitmenschen den Abschluss dieser Erdperiode anzukündigen und ihnen erklärt, dass der geistige Tiefstand solches begründet, weil meine Liebe eine neue Rettungsaktion einleiten will, da die Zeit abgelaufen ist, die zur Erlösung den Menschen gesetzt war. Ihr müsstet die Menschen aufklären, und wer euch anhöret und eure Worte beherzigt, dessen Seele wird, ohne Schaden zu nehmen, aus allen Wirrnissen hervorgehen. Sie wird gerettet werden vor dem Untergang am jüngsten Tage, weil sie meine Hand noch zur rechten Zeit ergreift, die sich ihr liebevoll entgegenstreckt. Amen.